mich denn noch als Spinner ausgelacht? Nur weil ich mir Gedanken über andere Wege mach. Na klar, ich gebe zu, ich hab ne riesengroße Angst.